Deutschlandradio Kultur an diesem Montag, an diesem 12. September. Und seit heute wissen wir, die Österreicher haben in diesem Jahr inzwischen den schon vierten Wahltermin. Es gab ja erstmal einen Wahltermin für die Präsidentenwahl, dann gab es eine Stichwahl, dann gab es einen dritten Termin, um diese Stichwahl zu wiederholen. Und jetzt haben wir den vierten Termin. Am 4. Dezember soll also tatsächlich der österreichische Präsident gewählt werden. Und alles deswegen, weil die Wahlbriefe nicht kleben. Schuld ist der Klebstoff an diesen Wahlbriefen für die Briefwähler. Und die Reaktionen darauf, die waren heute ganz unterschiedlich. Zum einen Norbert Hofer von der FPÖ, der die erste Stichwahl ganz knapp verloren hatte. Der hat sich sehr kämpferisch gezeigt. Wenn irgendjemand glaubt, dass mir die Luft ausgeht, nur weil diese Wahlen ein paar Wochen später sind, der irrt sich gewaltig, der irrt sich ganz gewaltig. Ja, und im Gegensatz dazu dann Alexander Van der Bellen, der Ex-Grünen-Chef, der zweite Kandidat in der Stichwahl ist, der klang schon sehr, sehr entspannt in seiner Reaktion. Wenn man sich dann einen Moment zurücklehnt und nüchtern drüber nachdenkt, dann haben wir tatsächlich ein Problem in Österreich und das heißt Klebstoff. Das werden wir ja wohl noch lösen, dieses Problem. Tatsächlich sehr entspannt, Axel, genau wie du sagst. Alexander Van der Bellen, also der grüne Präsidentschaftskandidat in Österreich, der sich da sehr zurücklehnt angesichts der Klebstoffkrise in Österreich. Werner Schneider ist einer der renommiertesten Kabarettisten des Landes und jetzt am Telefon. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Schneider, ist es wirklich so? Ist das das einzige Problem, das Österreich in diesem Fall hat, der falsche Klebstoff? Ja, das würden wir uns wünschen. Es ist hochgradig lächerlich, aber eine gewisse Dramaturgie ist der Sache wirklich nicht abzusprechen, dass jetzt wirklich bei dieser Wiederholung da diese Panne passiert. Das hat eine Qualität. Welche Qualität hat es denn für Sie? Naja, die Qualität der Heiterkeit, die jetzt schon, also aus dieser Wortmeldung des Herrn Hofer, die Sie mir vorgespielt haben, dass der das jetzt zum Anlass nimmt, zur großen Pathetik und zum Luftausgehen. Ich meine, das ist ja hochgradig lächerlich. Yeah. Es ist wirklich so, wie der Van der Bellen sagt, das Problem wird lösbar sein. Aber Sie haben gerade das Wort Dramaturgie in den Mund genommen. Das klingt ja fast schon ein bisschen nach Planung. Und das sagt ja also zumindest einige Vertreter der FPÖ unterstellen das ja direkt und indirekt. Das sei alles so gewollt. Erst die Annullierung wegen Formfehlern, jetzt wieder ein technisches Problem. Schon allein diese Unterstellung der FPÖ, hat das einen Folgeschaden für das politische System? Nein, das hat einen Dachschaden bei der FPÖ. Denn zunächst haben sie ja, waren ja die für die Wiederholung. Es waren ja sehr viele Staatsrechtler der Meinung, diese Wiederholung wäre gar nicht nötig gewesen. Na, aber die haben darauf bestanden. Und da die darauf bestanden haben, musste man in einem Rechtsstaat aus formalistischen Gründen dann nachgeben. Und jetzt sagen sie, also wollen sie fast unterstellen, dass diese Panne eine gebaute Panne ist. Ich meine, primitiver geht's ja nicht. Und das meine ich mit Dramaturgie, nicht wahr? Die dümmsten Gags entstehen aus der Natur. Aber das heißt schon, dass es ein paar Folgen geben könnte, ne? Also viele Österreicher nehmen das vielleicht schon auch negativ wahr und eben nicht als Witz, oder? Ja, freilich, weil sie natürlich auch, Sie haben gesagt, vier Wahlen für einen Präsidenten, dessen Amt im Grunde nicht sehr, sehr wichtig ist oder nicht sehr wichtig genommen wird. Und da kann es natürlich sein, dass bürgerliche, intelligente Menschen der Mitte sagen, ich gehe jetzt gar nicht mehr hin. Und die Rechten gehen natürlich alle hin, das ist das Problem. Die Rechten gehen immer alle, wenn sie aufgerufen werden, gehen sie. Und die bürgerliche Mitte oder die Linksliberalen sagen, ach was, ich pfeife drauf. Aber Herr Schneider, wenn ich Sie dann richtig verstehe, dann könnte man meinen, dass dieses ganze Debakel dann doch eher Norbert Hofer hilft. Denn bei der ersten Stichwahl hat er nun wirklich denkbar knapp gegen Alexander Van der Bellen verloren. Dieses Debakel könnte dem Hofer helfen, ja. Also es müssten jetzt wirklich die gescheiten Leute aufstehen und ganz laut sich bekennen zu den Van der Bellen und sagen, bitte, jetzt lassen wir uns nicht von dem Schicksal, in dem Fall dem Schicksal mit dem Namen Klebstoff, lassen wir uns doch bitte nicht diesen ersten Wahlsieg nehmen. Sehen Sie denn dieses Engagement dort? Es wird sich herausstellen. Also zum Beispiel ein österreichischer Großindustrieller, also ein wirklich sehr, sehr wohlhabender Mann, hat eine wirklich eminente Inseratenkampagne gestartet gegen den Hofer mit einer Heftigkeit, die auch hierzulande nicht üblich ist. Und daran kann man schon erkennen, dass die Gefahr dieser, sagen wir, Umleitung der Republik erkannt wird. Umleitung der Republik ist eine sehr schöne Redewendung, Herr Schneider. Aber lassen Sie uns zum Schluss doch nochmal die Frage aufwerfen. Gibt es eigentlich sowas wie eine Schmerzgrenze für die Österreicher? Irgendwann? Es ist ein leidensfähiges Volk, das müssen gerade die Deutschen wissen, die mit uns lange in näheren Kontakt waren. Die Schmerzgrenze in Österreich ist noch nicht erreicht. Okay, das heißt, es ist theoretisch noch Luft nach oben. Wir haben mit Werner Schneider gesprochen, Kabarettist aus Österreich, über die Klebstoffkrise. Genauer gesagt, dass die Briefumschläge für die Briefwähler nicht richtig kleben. Herzlichen Dank, Herr Schneider. Nicht zu danken. Und frohes Wählen.